Kapitel 8 – Digitales Geld. Die globale Telekommunikationsrevolution, die mit der Produktion des ersten voll programmierbaren Computers in den 1950er Jahren begann, hat sich auf immer mehr materielle Aspekte des Lebens ausgewirkt und bietet technische Lösungen für bisher uralte Probleme. Während Banken und Start-up-Unternehmen zunehmend Computer- und Netzwerktechnologie für Zahlungen und Buchhaltung einsetzen, brachten die erfolgreichen Innovationen keine neuen Formen von Geld hervor und jene, die es versuchten, scheiterten allesamt. Bitcoin stellt die erste wirklich digitale Lösung für das Problem des Geldes dar und darin finden wir eine mögliche Lösung für die Probleme der Verkäuflichkeit, der Solidität und der Souveränität. Bitcoin hat in den letzten 9 Jahren, seit 2009, praktisch ohne Ausfall gearbeitet und wenn es in den nächsten 90 Jahren so weiterarbeitet, wird es eine überzeugende Lösung für das Problem des Geldes sein, indem es dem Einzelnen die Hoheitsgewalt über eine Art von Geld bietet, das resistent gegen unerwartete Inflation ist und gleichzeitig über Raum, Einheit und Zeit hinweg sehr gut handelbar ist. Sollte Bitcoin so weiterarbeiten, wie es bereits der Fall war, könnten alle bisherigen Technologien, die der Mensch als Geldersatz eingesetzt hat, wie Salz, Rinder, Edelmetalle und staatliches Papiergeld, in unserer modernen Welt als malerische Anachronismen erscheinen, wie Abakusse neben unseren modernen Computern. Im Laufe der Geschichte konnten wir beobachten, wie die Einführung der Metallurgie Lösungen für das Problem des Geldes hervorbrachte, die den Perlen, Muscheln und anderen Artefakten überlegen waren, und wie die Entstehung der regelmäßigen Münzprägung es ermöglichte, dass Gold- und Silbermünzen eine überlegene Geldform gegenüber ungleichförmigen Metallklumpen wurden. Des Weiteren haben wir gesehen, wie das goldgestützte Bankgeschäft Gold als globalen Währungsstandard dominieren ließ und zur Geldentwertung von Silber führte. Aus der Notwendigkeit einer Zentralisierung von Gold entstand Staatsgeld, das durch Gold gedeckt wurde und in jeder Größenordnung besser verkäuflich war, aber mit ihm kam die Ausweitung der Geldmenge durch die Regierung und die Zwangskontrolle, die schließlich die Solidität und Souveränität des Geldes zerstörte. Im Laufe der Zeit prägten technologische Fortschritte und Realitäten die von den Menschen verwendeten monetären Standards und die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft waren enorm. Gesellschaften und Einzelpersonen, die sich für einen soliden Währungsstandard entschieden, wie die Römer unter Caesar, die Byzantiner unter Konstantin oder die Europäer unter dem Goldstandard, profitierten immens. Diejenigen, die unsolide oder technologisch minderwertige Zahlungsmittel hatten, wie die Bewohner der Jap-Inseln mit der Ankunft von O'Keefe, die Westafrikaner mit den Glasperlen oder die Chinesen mit ihrem Silberstandard im 19. Jahrhundert, zahlten einen hohen Preis. Bitcoin hat seinen Ursprung im digitalen Zeitalter und ist eine neue technologische Antwort auf die Geldfrage, die mehrere technologische Innovationen nutzt, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden und auf vielen Versuchen aufbaut, digitales Geld zu produzieren, um etwas bereitzustellen, das vor seiner Erfindung fast unvorstellbar war. Um die Gründe dafür zu verstehen, werden wir uns auf die monetären Eigenschaften von Bitcoin sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Netzwerks seit seiner Gründung konzentrieren. So wie ein Buch über den Goldstandard die chemischen Eigenschaften von Gold nicht erläutern würde, wird dieses Kapitel nicht zu sehr in die technischen Details des Bitcoin-Netzwerks eintauchen, sondern sich auf die monetären Eigenschaften der Bitcoin-Währung konzentrieren.